SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Inzwischen Tradition hier, wie in der letzten Sendung vom Jahr, lassen wir es doch noch mal so richtig krachen. Und zwar mit der essentiellen Essenz von den Essential Tunes oder kurz mit meinem Best-of vom Jahr. Diesmal natürlich vom 2017. Somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Das ist SRF Virus, ich bin der Mentlix. Ich bin seit über 17 Jahren zuständig am Wochenende, dass die elektronisch-urbane Clubmusik auf dem Sender nicht zu kurz kommt. Und heute jetzt oben schauen wir mal zurück. Ich stelle, hat er das Jahr, also im 2017, so um die 1100 Neuvorstellungen präsentiert. Und, das weißt du sicher als regelmäßiger Zuhörer, bei mir läuft kein einziger Track, den ich nicht hundertprozentig einfach geil finde. Aber es kristallisiert sich halt über die Monate, dann immer wieder einen Track raus, der halt über die ganze Masse raushält. Und insgesamt sind es 100 das Jahr, wo ich einfach mal eingepackt habe und gefunden habe, okay, die sind wirklich absolut essential gesehen. Und anfangen möchte ich gerade wirklich mit einem monströsen Track. Und zwar mit dem Pop-Veredler schlechthin aus Dänemark, Kölsch. Ganz ein grosses Jahr hat er gehabt, hat zwei EPs auf dem Kölner Compact-Label rausgegeben. Und dann und über allem stehend ist der Remix rausgekommen. Das ist der Kölsch-Remix von London Grammar mit Held the Liar. Schön, reise mit. Viel Spaß. We'll be right back. Markus Schulz, einer von den wirklich ganz wenigen super und vor allem international erfolgreichen Trans-DJs aus den USA. Der hat anfangs Nullerjahr, so um 2002, 2003, sein Label Electronic Element gegründet. Da sind dann wirklich ganz grosse Namen, wie zum Beispiel der Remy Unger, sprich der DJ Remy, aber auch der Sander Kleinenberg und natürlich auch der Elke Klein. Irgendwann so Ende Nullerjahr, so ums Jahr 2009, hat er dann das Label eingestellt und seit gut zwei Jahren ist das Label wieder sehr präsent. Und zwar mit wirklich fantastischen Tunes. Die Handschrift ist nach wie vor noch genau die gleiche, wie das der Markus Schulz bei der Gründung vom Label beabsichtigt hat. Nämlich sehr sphärischer, technoider Sound, der stellenweise manchmal sogar noch ein bisschen hausig ist, aber alles auf extrem hoher Qualität. Das beste Release von diesem Jahr auf Electronic Elements ist einfach das. Und zwar Stoneface und Terminal sind das mit The Moment Before. Du hörst SRF 4, was für den Mantel legst, und das ist das Best of 2017. sage ich sehr gerne und natürlich auch häufig fantastische elektronische Clubmusik kommt von überall auf der Welt. Und da haben wir etwas von Down Under, nicht aus Australien, sondern aus Neuseeland. Und wenn du schon ein bisschen länger von elektronischer Clubmusik erinnerst, magst du vielleicht den noch an das Duo Antics erinnern. Die haben vor allem so vor 10, 15 Jahren riesige Erfolge in der Psytrance und Goa-Szene geführt. Aber sie haben auch noch andere Projekte, und zwar ein Techno-Projekt namens Out of Sorts. Und da haben sie einen Remix das Jahr gemacht, und zwar im August für Thank You City, das sind Desert Fathers. ein weiteres fantastisches Musikjahr geht mit 2017 langsam zu Ende. Fantastische Tunes haben wir gehabt, Newcomer, Acts, die wir noch nie davon gehört haben, sehr wilde Partys und, wenn mich hier gerade an Marc daran erinnere, Carl Reiter, das ist der Track, der jetzt gerade im Hintergrund läuft. Von dem Typ habe ich vorher nicht mehr gehört und seit einem halben Jahr auch nicht mehr. Aber das ist ein Track, den ich gang und gäbe mal noch in Paris im Ander gespielt habe. Sehr, sehr renommierter Club mit einer wahnsinnigen Crowd. Hintergrundinfos zu meinem Best of 2017 findest du auf srf.ch/mentlicks. Der Podcast bekommst du heute oben schon ab der 11. Ebenfalls auf virus.ch und selbstverständlich auch auf iTunes. This is John Digweed, you're listening to Virus Radio with Mental X. Mental X Soundtrack vom Frühling 2017. Das ist Prosperec. Ich glaube, ein Holländer, wo der Track namens Crossing Points ebenfalls auf einem holländischen Label rausgegeben hat und nämlich auf dem altwürdigen Cinematic Sub-Label von Manuel Music. Göttlich. Thank you. so die letzten 12 Monate Revue passieren lasse und finde so, welches Label hat am meisten gerockt? Ich glaube, es wird Anjuna Deep sein, oder? Das Hause-Label von Above und Beyond, denen Trans ein Superstar aus England, aber eben von Anjuna Deep gehen sie anders zur Sache, nämlich ein super sexy Video mit Lutrell und A Generate. We'll be right back. Wahnsinnsalbum. Und ich bin mir nicht einmal ganz sicher, ob es das Jahr wirklich noch rauskommt oder ob es dann doch Anfang Januar wird. Aber was erzählen soll beim Best of 2017, hat das Album zum ersten Mal vor genau 3 Wochen vorgestellt. Das ist das kommende Mikrotrauma-Album. Ein Mikrotrauma kommen aus Chemnitz und sind äußerst erfolgreich so in Sachen Minimal Techno und eben Trance. Das Ganze kombinieren sie wirklich auf eine wahnsinnige Art und Weise. Jetzt haben sie eben ihr erstes Album am Start, heissen tut es so nah, und das hier ist wirklich einer der Übertunes vom Album, also Undercurrent. Das ist SRF 4, was ich bei der Mandlix, das ist mein Best of 2017. Hintergrundinfos, noch viele, viele mehr Tunes bekommst du auf srf.ch/mandlix. Der Podcast von heute oben bekommst du selbstverständlich auch noch auf iTunes. Ab der 11 ist oder für dich for free bereit. Thank you. 2017 ist sein Jahr gewesen. Christopher Costigan aus Newcastle ist, also wirklich sämtliche Label haben um sich umgerissen. Und zwar Celador, zum Beispiel das Label von Dave Seaman, aber auch der Eric Price ist angeklopft und gefunden. Veröffentlichen bei mir auf Pride Music and Track. Das hat er dann auch gemacht. Und egal, was der Christoph released hat, es ist in den DJ-Charts wirklich auf die absolut obersten Positionen gerutscht. Und darum auch diesen Track habe ich mich entschieden, heute so oben zu spielen, weil er hat das Jahr etwa 10 Monster-Track gemacht, aber den finde ich einfach irgendwie, er hat den meisten Sex-Appeal. Ist Christoph mit A Prisoner. of Love. Ken von Fala ist das. Und zwar kommt er aus Tel Aviv daheim. Und zwar ist er Resident DJ im legendären Cats and Dogs Club. Dort findet er wirklich das ganze Wochenende über extrem wilde und exklusive Partys mit wahnsinnigen Lineups. Neben Ken als Resident DJ spielen dort unter anderem auch der Guy Mansour, der Guy Gerber oder so illustre Gast-DJs wie Sascha und Digwit. Das ist Cornfields. Aus dem Frühling hat er es rausgegeben, und zwar auf dem Jeremy Olander Team Vibrant Records. Und das da ist wirklich ein Monster-Tune und darum auch in meinem Best-of 2017. Virus. meinen 17 Jahren, wo ich jetzt die Sendung hier auf Iros mache, Mental X Electronic, früher auch noch bekannt gewesen als Shake, habe ich wirklich immer nur ein absolutes Dogma gehabt. Ich spiele keine Platte, die mich nicht zu 100% überzeugen. Und das Jahr habe ich hier als Neuvorstellung, sprich in den letzten 12 Monaten, genau 1050, 1100, so um die um Neuheiten. Das ist natürlich so, wenn ich einen Track, den ich hier spiele, eben schon als solches sehr mag, wie will ich mir dann das Beste auf etwas ausholen, zurückholen? Dann habe ich gefunden, okay, jetzt los ist einfach mal alles, was ist da hängen geblieben in diesen 12 Monaten. Und 100 Tracks habe ich heute jetzt oben mitgenommen und das hier ist einer, der ganz klar hängen geblieben ist. Und der ist sogar noch relativ frisch, und zwar beim Hörner Gatane auf Sat Beat Music. Das ist Be The Sun von Navid Mehr. This is Massive. Da hat man den Darren Epsilon aus den USA. Der hat ja ein Label dort, namens Perspective Digital, ein Demo zugeschickt und hat gefunden, so, ja, Mental unbedingt auschecken, ist richtig geil, dann schaue ich mir so an. Und jetzt hat der Camilo San Clemente, hat sich schon zumindest so in der Deep Progressive House Geschichte schon einen rechten Namen gemacht, aber ich habe nicht wirklich mehr als ein Tool erwartet. Dann höre ich mir den Track an und finde, das gibt's doch nicht, oder? Und was ist passiert? Der Camilo San Clemente hat genau exakt mit diesem Track, The White City, hat er seinen Durchbruch gehabt. Inzwischen kann er richtig, richtig viel Geld verdienen. Unter anderem als DJ, aber eben auch als Remixer und Produzent für wirklich jenste Labels. Und das gönnen wir ihm auch sehr. Du los ist SRF Virus, du los ist Mental X Electronic. Heute jetzt oben meine absoluten Lieblingstracks aus diesem Jahr, sprich mein Best of 2017. Playlist bekommst du auf srf.ch/mentalx. Und gerade nach der Sendung kannst du da den Podcast herunterladen. Den Podcast bekommst du selbstverständlich auch for free auf iTunes. Yeah, schönes Wochenende. Virus Radio. ist das der geilste Remix, der das Jahr rauskommt. Du musst bedenken, das Original hat Kane aus Israel produziert. Das ist ein Ambience-Track, sprich ein Chill-Out-Track. Da ist kein Groove, da ist nur die Melodie. Gut, man hat man gefunden. Man geht jetzt zu dem Superstar aus der holländischen Underground-Szene, nämlich Patrice Bäume, und fragt ihn ganz lieb an, ob er einen Remix gemacht hat. Er hat das gemacht, und was dabei rausgekommen ist, naja, what the fuck. Sehr wahrscheinlich eine von den besten Tunes vom Jahr. Und darum läuft er auch jetzt oben. We'll be right back. We'll be right back. Ja, Alien Music. Kompakt zusammengefasst. Ich probiere es zumindest im Ansatz in 3 Stunden. Ich bin der Mental X. Das ist meine wöchentliche Sendung auf SRF Virus. Und den Podcast kannst du in einer guten Stunde, vielleicht ab der 11 Uhr, gratis downloaden. Dann gehst du auf srf.ch/Mental X und drückst dort auf den Download-Button. Und selbstverständlich bekommst du meinen Podcast wie gewohnt auch auf iTunes. So, was ist das da? Decipher, Spatial Resonance heisst das. Und hinter Decipher steckt übrigens einer von den ehemaligen Tilt-Mitgliedern. Gut, der ist nur Arrangeur, der John Gray. Aber zwischendurch schaffen sie doch noch zusammen. Das ist ein Monster-Track in Sachen Techno-Trance aus dem Jahr 2017. Genauer gesagt, im Sommer ist es rausgekommen. Ist Decipher auf Taction Hold. Alessandro Spidey Remix von Orbit and a Frog. Und zwar vom russischen Produzent, genau, Ivanji, ist rausgekommen, so mit Jahr auf Schuf Music, das ist das Label von John W. O. Fleming. So heisst es richtig, hey, ganze Stunde haben wir noch und ich habe doch noch ein paar Tunes dabei. Ich hoffe, es gefällt euch, schönes Wochenende. Attitude gibt Gas. Ich bin ein riesen Fan, vor allem von seinen bis derberen Acid, Techno und Hard Trance Geschichten. Und Anfangs Jahr habe ich den Remix gehört, leider irgendjemand, man sollte mal durchgehen, aber es ist irgendwie klar gewesen, die Lizenz von Underworld, wo der Originaltrack ist, ich werde niemals bekommen, habe ich gefunden, ich muss aber den Track haben. Habe ich gefunden, habe ich Michelle ein E-Mail geschrieben und habe gefunden, hey, John Askew, Mental Dome, folgendes, ich spiele regelmäßig in Paris und dann mit dem Club, checken mal das Video aus. Dann haben wir natürlich ein Video geschickt, wo einer gerade von seinen Platten läuft und er findet, oh fuck. Somit habe ich dann den Track auch dann schlussendlich bekommen. Ich habe dann noch gefragt, wie die Leute darauf reagiert haben. Und, ja, es ist ja irgendwie klar, oder? Underworld, The Healed, the John Askew Remix. We'll be right back. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Track einfach nur so melancholisch und gleich so positiv sein. Elke kleine Remix für die Jan Plomquist mit Drift featuring our Party. Mehr einen auch von diesen super Tracks vom Jahr 2017. Und das los ist mein absoluter Best-of. Ich bin der Mental X, das ist meine wöchentliche Radiosendung seit über 17 Jahren. Und hey, wenn ich mich zurückmelde vor der Weihnachtsferien, dann haben wir etwas im Vieren. Mein Baby wird erwachsen. 18 Jahre, ach du Scheiße. Wer hat sich das gedacht? Naja, darüber reden wir, wenn es nicht so weit ist. Zwei Wochen. Jetzt genießen wir den wunderbaren kleinen Remix von der Jan Blomquist und Drift. vorbereitet habe auf mein Best-of, sprich auf die heutige Sendung, bin ich irgendwie so auf 100 Tracks gekommen, die ich gefunden habe. Aus denen kann ich irgendwie etwas machen. Gut, ist natürlich nicht möglich, 100 Tracks in 3 Stunden reinzukriegen. Zumindest so nicht, dass sie irgendwie noch wirken. Aber eins war klar gewesen. Ohne diesen Track gespielt habe, verlasse ich heute das Studio nicht. Ja doch! Hi! Ja doch, der fantastische junge Hank aus Finnland ist das. Der hat aber auch im Moment eine kreative Phase. Seine Tracks sind wirklich, jeder sitzt in Perfektion. Und das hier ist ein bisschen Ode an seine Heimat. Das ist Jotto mit North. Barone aus Italien ist das. Und zwar mit Shiny hat er, glaube ich, ein Solo-Storm auf dem britischen Label Pure Trance rausgegeben oder irgendein so etwas. So, ihr Lieben, das war mein Best of 2017. Ich bedanke mich recht herzlich für die Treue, die wir gehalten haben, auch in diesem Jahr. Und ich hoffe, wir hören uns in genau zwei Wochen wieder. Und zwar bin ich am, ich glaube, der 5. Januar. Ja, es ist der 5. Januar. Das ist dann die erste Sendung im neuen Jahr und es ist dann das 18-jährige Jubiläum von meiner Sendung hier auf SRF Virus. Die heutige Sendung, das Best of, kriegst du in einer guten Stunde gratis zum Downloaden. Gehst du in srf.ch/mentlix. Dort findest du dann automatisch die aktuelle Sendung als Download-Button. Und selbstverständlich kannst du die heutige Show auch noch gratis downloaden auf iTunes. Bei der Playlist der heutigen Show geht es ein bisschen länger, weil meine Gespänle hier bei SRF Virus, die haben natürlich auch mal 3 Tage frei, aber spätestens am Mittwoch sollte die dann online sein. Die heutige Sendung ist aber, wie gesagt, in einer guten Stunde ready. So, und jetzt sage ich, geniessen eure Ferien, schöne Viertag und rutscht gut. Wir hören uns wieder nächstes Jahr oder einfach in 2 Wochen. Kommt gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao.